Unternehmen Stahlsprung. Kriminalhörspiel von Hermann Nabe. Nach dem Roman von Pierre Wahlö. Können Sie nicht anklopfen? Entschuldigung, ich dachte, Sie kämen heute nicht mehr. Mein Stellvertreter fängt Punkt 10 an. Wie war die Nacht? Normal. Gegen Morgen ein plötzlicher Todesfall. Junge Frau. Schnitt sich die Halsschlagader auf, gerade als der Aufseher sie hinausgelassen hatte. Mit einer Spiegelscherbe, die sie in ihrer Handtasche hatte. Man kann ihnen nicht alles wegnehmen. Aber wenigstens sowas. Sie war schon wieder nüchtern und hatte ihre Spritze bekommen. Langsam beginne ich an den Methoden zu zweifeln. Welchen Methoden? Ja, dieses Zeug in den Alkohol zu mischen. Die Entziehungsmittel. Die Zahlen der Betrunkenen sind zwar in den letzten Jahren nicht gestiegen, aber... Aber was? Aber auf der anderen Seite steigen die Selbstmordzahlen. Die Statistiken widersprechen Ihnen. Sie wissen genauso gut wie ich, was die offizielle Statistik wert ist. Nehmen Sie doch Ihre eigenen Berichte über Unfälle. Plötzliche Todesfälle. Meine eigenen Berichte sind geheim. Ändert das was? Die Frau ist tot. Man kann das nicht einfach so beiseite schieben und so tun, als wäre nichts gewesen. Haben Sie schon das Neueste gehört? Man will Kopfschmerzpulver und Fluor ins Trinkwasser mischen. Das ist medizinischer Wahnsinn. Sie sollten Ihre Zunge hüten, Doktor. Ja, das kann schon sein. Haben Sie auch sowas bekommen? Vom Statistischen Zentralbüro des Innenministeriums. Alle haben hier offenbar so eine Karte bekommen. Sie nicht? Nein. Glauben Sie an die Einigkeitspolitik? Sind Sie bereit, aktiv am Kampf gegen äußere und innere Feinde des Landes teilzunehmen? Marke auf die angegebene Stelle kleben. Na, kleben Sie mal. Ich frage mich, was das soll. Loyalitätserklärung zur Belebung des Wahlkampfes. Ach ja, die Wahl. Was machen Sie denn da? Ich feuchte die Marke an. Mit Schwamm? Der gehört zur Büroausstattung. Den habe ich seit 29 Jahren. Na, Ihre Utensilien sind wirklich museumsreich. Ja, ich auch. 2 Stunden sitzen Sie in der Maschine. Werde ich sterben? Sie haben eine Chance. Vielen Dank. So weder ich als der zuständige Arzt noch ein anderer Verantwortlicher hätten sonst diese Reise empfohlen. Sie sind dort auf Lebertransplantationen spezialisiert. Das haben Sie mir oft genug gesagt. Na, Sie haben doch eine Rückfahrkarte. Nein. Herein. Kommissar Jensen? Ja. Hier ist eine geheime Anweisung. Geben Sie her. Sie müssen hier unterschreiben. Danke. Streng geheim. Alles ist heutzutage streng geheim, so ein Unsinn. Unternehmen Stahlsprung. Was bedeutet das? Weiß ich nicht. Was ist das? Eine Verhaftungsliste. Ach, wirklich. In diesem Land gibt es doch keine Verbrechen. Keine Verbrechen, keine Kinder, keiner ist froh, keiner ist glücklich. Ausgenommen jene, die sich das Leben nehmen, die kann man nicht mehr verhaften. Ja, ja, ich weiß, ich soll meine Zunge hüten. Na, ist sie interessant, Ihre Verhaftungsliste? Ja. Wieso? Sie stehen auch drauf. Ausgezeichnet. Wenn der Patient vor der Operation scherzt, dann wissen die Ärzte, dass er guten Mutes ist. Ich scherze nicht. Herein. Verzeihung, ich bin aufgehalten worden. Guten Morgen. Die Herren kennen Sie? Dr. Lundgren? Ich muss gehen. Also bald, Prof. Jensen. Danke. Gleichfalls, Doktor. Komischer Kerl. Ich habe ab 10 Uhr Krankheitsurlaub. Wie Sie wissen, sollen Sie bis auf weiteres den Dienst hier übernehmen. Danke, Kommissar. Wir haben keinen Grund, mir zu danken. Hier ist eine Liste mit 43 Personen, die entweder in diesem Distrikt wohnen oder arbeiten. Sie sollen umgehend festgenommen, durchsucht und in Untersuchungshaft genommen werden. Sie werden im Laufe des Tages von den Leuten des Staatsanwalts abgeholt. Kommissar. Was ist? Dr. Lundgren. Steht auch auf der Liste. Ich weiß. Das sind ja alles... Ärzte. Wiedersehen. Einigkeit muss sterben! Einigkeit muss sterben! Einigkeit muss sterben! Idioten. Versperren die ganze Fahrbahn. Werden wir es schaffen? Es geht gleich weiter. Was sind das für Leute? Kommunisten? Weiß ich nicht. Warum jagt die Polizei sie nicht von der Straße? Demonstrationen sind nicht verboten. Aber überflüssig. Oh. Fehlt Ihnen was? Kümmern Sie sich drum, dass ich mein Flugzeug kriege. Bisturi? Bisturi. La pinzetta? Pinzetta. Un poco di algodone? Algodone. Limpi la sangue, por favor. Sì. Hoy está mucho mejor. ¿Usted cree que pueda entendernos? No estoy tan segura. ¿Siente dolores, señor Jensen? Señor Jensen. ¿Haben Sie Schmerzen? Nein. Ha dormido sus buenas 20 horas. Preocúpese de que se levante y que camine un poco. Alles Gute, señor Jensen. Danke. Was hat er gesagt? Wir werden einen Spaziergang machen, richtig? Richtig. Denken Sie an meine Zeitung? Es sind seit Tagen keine Zeitungen mehr gekommen. Vielleicht wird gestreikt in Ihrem Land? Ich weiß es nicht. Besuch für Sie. Besuch? Kommissar Jensen? Ja? Ich habe eine Mitteilung für Sie. Ein Fernschreiben. Kommen Sie umgehend zurück. Wer sind Sie? Ich handle in Auftrag Ihrer Regierung und bitte Sie, sich mit dieser Auskunft zufrieden zu geben. Und woher kommt das Fernschreiben? Ich weiß es nicht. Kein Absender, keine Unterschrift. Ihr Arzt sagt, dass Sie gesund sind und das Krankenhaus verlassen können. Ich gratuliere Ihnen. Danke. Ich habe mir erlaubt, Ihnen für morgen einen Platz in der 9 Uhr Maschine reservieren zu lassen. Und Sie wissen nicht, wer die Mitteilung geschickt hat? Ich bin nicht befugt, das zu sagen. Fliegen Sie morgen zurück? Ja. Ausgezeichnet. Buen viaje, Señor Jensen. Einen Augenblick noch. Haben Sie Kontakt mit unserer Botschaft? Ihre Botschaft ist nicht besetzt. Nicht besetzt? Nein, sie ist leer. Warum? Das weiß ich nicht. Auf Wiedersehen. Aquí el vuelo termina. Pedimos que todos los pasajeros salgan del avión. Der Flug endet hier. Alle Passagiere werden gebeten, die Maschine zu verlassen. Mr. Jensen? Ja? Würden Sie mir bitte folgen? Wieso? Ich dachte, hier sei nur eine Zwischenlandung vorgesehen. Alle Flüge in Ihr Land sind bis auf Weiteres abgesagt. Kann ich mal telefonieren? Die Telefonverbindungen sind unterbrochen. Hier entlang, bitte. Sie werden erwartet. Herein. Kommissar Jensen, Exzellenz. Ja, bitteschön. Da sind Sie ja, Jensen. Kommen Sie, setzen Sie sich. Danke, Herr Premierminister. Ich bin nicht Premierminister. Ich dachte... Die Wahl wurde verschoben. Die Umstände ließen es ratsam erscheinen. Die Herren kennen sich. Herr Minister? Kommen wir zur Sache. Was ist geschehen? Wir wissen es nicht. Es gibt keine logische Verbindung zwischen den Details, die wir kennen. Welche Details? Jensen, wir müssen das Ganze hier von Anfang an erklären. Sie haben mich herbestellt? Ja. Warum? Wir haben einen Auftrag für Sie. Was für einen Auftrag? Sie sollen herausfinden, was geschehen ist. Ich möchte darauf hinweisen, dass ich nicht im Dienst bin. Jensen, wir wissen, dass Sie ein außerordentlich tüchtiger Polizeioffizier sind. Herr Jensen, ich hoffe, Sie sind sich darüber im Klaren, dass wir im selben Augenblick, wo sich die Verhältnisse wieder normalisiert haben, Sie als Streifenpolizisten auf die Straße schicken können. Wir können Sie auch aus dem Dienst entlassen, wenn es uns gefällt. Wollen Sie mir drohen? Denken Sie zumindest an Ihre Familie, Jensen. Ich habe keine Familie. Also gut. Was wollen Sie? Geld? Fakten. Warum wurde die Wahl verschoben? Die Wahl wurde verschoben, weil in der Schlussphase der Wahlkampagne ernsthafte Unruhen entstanden waren. Unruhen? Tumulte, Aufläufe, Polizei und Militär wurden hineingezogen. Ein Volksaufstand? Keineswegs. Es war eher so, dass sich das Volk in berechtigter Entrüstung gegen die inneren Feinde der Nation wandte. Leider bediente man sich allzu gewaltsamer Methoden. Wer ist man? Das wollen wir ja herausfinden. Ich soll Ihnen glauben, Sie hätten keine Ahnung gehabt, was passiert ist? Die meisten Regierungsmitglieder befanden sich im Ausland. Warum sind die Grenzen gesperrt? Soweit ich weiß, sind die Grenzen überhaupt nicht gesperrt. Aber alle Verbindungen sind unterbrochen. Ja, mit der Begründung, dass eine ernsthafte Epidemie das Land heimsucht. Gibt es dafür Beweise? Ja, unsere Behörden baten das Ausland um medizinische Hilfe. Und? Unmittelbar danach brachen alle Verbindungen ab. Wann war das? Vor 5 Tagen. Funktioniert das inländische Verkehrswesen? Offenbar nicht. 3 Militärmaschinen und ein Passagierflugzeug sind abgestürzt. Die Ursache ist unbekannt. Sind diese Angaben korrekt? Ja. Leider. Kann es sein, dass die Epidemie die Bevölkerung weitgehend ausgelöscht hat? Nein. Wir wissen, dass vor allem in der Hauptstadt eine beträchtliche Aktivität herrscht. Woher wissen Sie das? Die Frage kann ich nicht beantworten, ohne ein militärisches Geheimnis preiszugeben. Wenn das so ist... Ich werde aber trotzdem antworten. Exzellenz? Ja, natürlich. Es verhält sich folgendermaßen. Aufklärungsflugzeuge einer befreundeten Großmacht überfliegen seit vielen Jahren in großer Höhe unser Land. Und? Es gibt Anzeichen für einen gewissen militärischen Aufmarsch im Landesinneren. Was bedeutet ein gewisser militärischer Aufmarsch? Es scheint sich nicht um reguläre Einheiten zu handeln. Was gedenken Sie zu unternehmen? Ihnen den Auftrag zu geben, so weit als möglich herauszufinden, was geschehen ist. Sie können mir hier gar keine Aufträge geben. Na, das wissen wir doch, Jensen. Wir tun es trotzdem. Sie sollen versuchen, so schnell wie möglich hier Bericht zu erstatten. Und wie stellen Sie sich das vor? Ein Hubschrauber bringt Sie zu einer bestimmten Stelle, die Sie auswählen können. Er kommt zu einer verabredeten Zeit an dieselbe Stelle zurück und holt Sie ab. Sie haben alle höchstens 3 Tage Zeit für das Unternehmen sonst. Was sonst? Sonst müssen wir andere Wege beschreiten. Sie werden es schon schaffen. Was geschieht sonst? Sagen Sie es ihm. Die befreundete Großmacht, von der ich vorhin sprach, hat ein beträchtliches Interesse daran, die Beziehungen zu unserem Land aufrechtzuerhalten, sowohl politisch als auch wirtschaftlich. Zeigt es sich, dass staatsfeindliche Elemente die Situation auszunutzen versuchen, können wir Militärhilfe anfordern und werden sie bekommen. Nun, Jensen, werden Sie gehen? Ja. Jetzt gleich? Ja. Sehr gut. Eine Frage noch. Ja. Unmittelbar vor meinem Krankenurlaub bekam ich den Befehl, 43 Ärzte festnehmen zu lassen, die im 6. Distrikt arbeiteten. Darunter meinen Polizeiarzt, Dr. Lundgren. Trifft es zu, dass der gleiche Befehl sämtlichen Polizeidistrikten zugeleitet wurde? Das ist Angelegenheit der Polizei. Ist es denkbar, dass diese Verhaftungen etwas mit den Unruhen zu tun haben? Ich sehe da keinen Zusammenhang. Wo wollen Sie landen? Auf dem Flugplatz der Hauptstadt. Viel Glück, Jensen. Was sagt der Konkordturm? Keine Antwort. Nichts, überhaupt nichts. Soll ich trotzdem versuchen zu landen? Ja. Okay, ich gehe runter. Da, ein Tankwagen, quer auf der Landebahn. Sieht aus, als hätten Sie den Flugplatz blockiert. Halten Sie sich fest. Gut gemacht. Wo treffen wir uns? In 3 Tagen bin ich Punkt 9 Uhr morgens hier. Ich warte 2 Minuten auf Sie. Bis dann. Halt! Stehen bleiben! Keine Angst, ich tue Ihnen nichts. Haben Sie sich verletzt? Nein. Dann stehen Sie auf. Ich helfe Ihnen. Sind Sie allein? Ja. Was machen Sie hier? Ich arbeite hier. Im Flughafen? Ja. Ich bin Hostess. Aber der Flughafen ist geschlossen. Ich hatte mich hier versteckt. Ich habe auf eine Chance gewartet. Auf eine Chance? Ja, abzuhauen. Als ich den Hubschrauber hörte, dachte ich, jetzt ist es soweit. Warum haben Sie sich versteckt? Sind Sie Polizist? Ja. Sie sind mit dem Hubschrauber gekommen? Ja, aber ich bin nicht gekommen, um Fragen zu beantworten, sondern um welche zu stellen. Warum verstecken Sie sich? Und vor wem? Vor Ihnen zum Beispiel. Vor jedem. Ich fahre jetzt in die Stadt. Ich habe vorhin einen Streifenwagen entdeckt. Wenn Sie wollen, nehme ich Sie mit. Nehmen Sie die Taschenlampe, lesen Sie mir das Fahrtenbuch vor. Jede Eintragung. Das sind nur Buchstaben. Abkürzungen. Dann buchstabieren Sie. 80, 30.09., 1646, KOM, KM, 9, ATB, DEMO, 2, FGN, AGL, 9, DISTR. Das ist mitten in der Stadt. Weiter. 104, 2.10. KRKTR, HPTLZ. Krankentransport Hauptlazarett. So geht das immer weiter. Nur die Dienstnummern ändern sich. Hier. 80, 2.11. Das ist jetzt ausgeschrieben. Ernsthafte Unruhen, Schießerei, Militärhilfe. 405, 2.11. 104 nicht im Dienst. 405, 3.11. 80 im Wagen gestorben. 405, 4.11. Ausnahmezustand. 405, 5.11. Blockierungsarbeiten auf dem Flugplatz. 405, 6.11. Abkommandiert zum Hauptlazarett. Sektion C. Ende. Das war vor 5 Tagen. Keine Zigarette haben? Sofort. Danke. Hier sind noch hektografierte Mitteilungen. Die sind in der Stadt verteilt worden. Das war knapp. Wieder ein Laster quer auf der Fahrbahn. Und unbeleuchtet. Der da hat's nicht mehr geschafft. Armes Schwein. Was stand auf dem Schild? Ansteckungsgefahr. Hilfsstation 4 Kilometer rechts. Lesen Sie jetzt bitte die hektografierten Mitteilungen vor. Es ist eine ernsthafte Epidemie in der Stadt ausgebrochen. Ansammlungen von mehr als 3 Personen sind verboten. Alle Bürger werden aufgefordert, in ihren Wohnungen zu bleiben. Es ist strengstens verboten, die Stadt zu verlassen. Der Minister für Volksgesundheit. Was steht auf der nächsten? Die Epidemie ist eingegrenzt, aber die Lage ist immer noch ernst. Gesunde Personen mit Blutspendeausweis werden aufgefordert, sich bei der nächsten Hilfsstation oder direkt im Hauptlazarett zu melden. Der Minister für Volksgesundheit. Die nächste ist kurz. Ausnahmezustand. Es herrscht totales Ausgehverbot für jedermann. Ausgenommen Blutspender. Der Generalarzt. Generalarzt? Ja. Auch die letzte Mitteilung trägt diese Unterschrift. Lesen Sie vor. Die Epidemie ist jetzt unter Kontrolle. Es herrscht weiterhin Ausnahmezustand. Das totale Ausgehverbot wird verlängert. Öffnen Sie Ihre Wohnung nur den Ärzten und dem Personal des medizinischen Notdienstes. Leisten Sie deren Anweisung unbedingt und unverzüglich Folge. Jeder Widerstand wird streng bestraft. Der Generalarzt. Datum? 6.11. Wir sind da. Was heißt das, wir sind da? Ich wohne hier. Was soll das? Sie behandeln mich wie ein Beutestück. Hier sind Sie in Sicherheit. Weil Sie Polizist sind? Mein Name ist Jensen, Kommissar im 6. Distrikt. Dass ich nicht lache. Es gibt keinen Distrikt mehr. Und keine Polizei. Wir können nicht auf der Straße bleiben. Es ist doch niemand zu sehen. Alles menschenleer. Ausgestorben. Ja, ausgestorben. Wie heißen Sie? Nora. Besser, wenn du die Vorhänge zulässt. Guten Morgen. Was gibt's denn da zu sehen? In dem Haus gegenüber. Da war jemand am Fenster. Da. Ein Ambulanzwagen. Ein Mann und eine Frau in weißen Kitteln. Ich muss dich jetzt für eine Weile allein lassen, Nora. Wenn du die Wohnungstür verschlossen hältst und keinen Lärm machst, bist du hier sicher wie in Abrahams Schoß. Die kümmern sich schon lange nicht mehr um die Kranken. Die sind hinter den Gesunden her. Mach dir um mich keine Sorgen. Na, jetzt bin ich aber gespannt. Öffnen Sie die Tür und steigen Sie aus. Wir können uns auch so verständigen. Sind Sie krank? Nicht, dass ich wüsste. Wir müssen Sie untersuchen. Steigen Sie aus. Ich bin nicht krank. Warum fahren Sie in einem Streifenwagen herum? Weil ich Polizist bin. Dann sind Sie krank. Wir werden uns um Sie kümmern. Wer sind Sie? Ärzte. Können Sie sich ausweisen? Ja, natürlich. Sie übertreten das Ausgehverbot. Wir müssen Sie mitnehmen. Quatsch. Ich bin Polizist. Die Polizei? Die Polizei hat nichts mehr zu melden. Wer dann? Die ärztlichen Organe. Wer ist Ihr Vorgesetzter? Der Generalarzt. Und jetzt kommen Sie raus da. Welche Blutgruppe haben Sie? Null Rhesus negativ. Hast du das gehört? Ab mit ihm ins Hauptlazarett. Sektion C, ich finde den Weg allein. Steigen Sie aus, wir haben für solchen Blödsinn keine Zeit. Null. Jesus negativ. So ist es. Adieu. Ich bin's, Jensen. Alles in Ordnung? Gut, dass du da bist. Ich habe etwas beobachtet. Komm mal ans Fenster. Siehst du den Supermarkt? Da war ein kleiner Junge. 4, höchstens 5 Jahre alt. Und? Er ist durch das zerbrochene Fenster reingestiegen und als er nach einer Weile wieder rauskam, hatte er die Taschen vollgestopft mit irgendwelchen Sachen. Er ist in das Haus da gegenübergegangen. Was hast du vor? Ich werde mich mal umsehen. Sei vorsichtig. draußen ist ein Mann. Komm sofort von der Tür weg, um Himmels Willen. Öffnen Sie. Wer ist da? Polizei. Polizei? Jensen, Kommissar im 6. Distrikt. Ich arbeite an einer Untersuchung und möchte mit Ihnen sprechen. Legen Sie den Hammer weg. Ist das Ihr Sohn? Er ist erst 4, er versteht das Ganze nicht. Er war draußen im Supermarkt. Er ist davongeschlichen, als wir in der Küche waren. Sie sollten besser auf ihn Acht geben. Sind noch mehr Menschen im Haus? Nein, hier ist niemand mehr. Alle sind abgeholt worden. Wissen Sie das nicht? Auch die Kinder? Zuerst die Kinder. Von wem? Das waren Leute in grünen Overalls. Was haben Sie gemacht? Wir haben uns versteckt, im Kleiderschrank. Wer hat die anderen abgeholt? Das waren Ärzte, der medizinische Notdienst. Wohin wurden die Leute gebracht? Ins Hauptlazarett. Waren die Leute krank? Nein, die waren gesund. Es wurden Blutspender gesucht. Und warum haben Sie sich nicht zur Verfügung gestellt? Ich arbeite bei der Müllabfuhr. Ich habe die Wagen gesehen, die den Abfall aus dem Hauptlazarett brachten. Lauter Gliedmaßen. Als würden dort die Menschen massenhaft zerstückelt. Da sind Sie wieder. Gehen Sie vom Fenster weg. Leute in weißen Kitteln. Sie gehen in das Haus gegenüber. Müssen wir jetzt wieder in den Schrank? Nein, nein, mein Schatz. Sie bringen eine Frau heraus. Macht sie Platz. Mein Gott. Nora. So geht es Tag für Tag. Ich muss gehen. Verhalten Sie sich ruhig und gehen Sie nicht nach draußen. Sie müssen wohl noch eine Weile hier bleiben. Hier Wagen 27, Hauptlazarett. Bitte kommen. Hier Hauptlazarett. Wir hören euch. Flughafen, bitte kommen. Flughafen, bitte kommen. Na endlich. Ich bin jetzt hier am 6. Distrikt. Ist die Landebahn geräumt? Wir sind dabei. Wir brauchen noch eine halbe Stunde. Melde dich wieder, wenn alles klar ist. Hast du Lars gefunden? Ja, er ist hier. Wie geht es ihm? Schlecht. Die haben ihm beide Beine abgenommen. Moment, da kommt jemand. Jensen. Lundgren, was machen Sie denn hier? Lundgren. Ich melde mich wieder, Ende. Sie haben es also geschafft, Jensen. Gratuliere. Wann sind Sie zurückgekommen? Heute Nacht. Einen besseren Augenblick hätten Sie sich nicht aussuchen können. Wieso? Ich nehme an, Sie wissen über die Entwicklung hier Bescheid. Da ist noch vieles, was ich nicht verstehe. Wie sind Sie eigentlich ins Land gekommen? Ich bin hier im Auftrag der Regierung. Sie meinen die Herren, die sich ins Ausland abgesetzt haben? Die meine ich. Wo waren Sie denn? Hat man Sie nicht verhaftet? Ich bin geflohen. Sie haben mir ja dankenswerterweise die Möglichkeit dazu gegeben. Was ist mit meinem Stellvertreter geschehen? Er ist gestorben. Die Polizei existiert nicht mehr. Und es gibt auch keine Regierung mehr, die Ihnen irgendwelche Aufträge geben könnte. Keiner, der uns länger befehlen kann, uns wie Idioten zu benehmen. Wir haben andere Probleme. Alle 10 Minuten stirbt ein Mensch. Völlig umsonst. Die Epidemie? Es gibt keine Epidemie. Die Menschen sterben an einer bisher unbekannten Krankheit. Wir kennen zwar die Symptome und den Verlauf, aber nicht die Ursachen. Wie groß ist die Ansteckungsgefahr? Die Krankheit ist nicht ansteckend. Mit wem haben Sie eben gesprochen über Funk? Das erkläre ich Ihnen später. Jetzt müssen Sie mir helfen. In dem Zimmer neben Ihrem Büro liegt ein Mann. Sein Zustand ist ziemlich schlecht. Kommen Sie. Sollte der Mann nicht im Krankenhaus liegen? Da kommt er gerade her. Man hat ihm beide Beine amputiert. Ich habe ihm eine Spritze gegeben, aber er wird bald aufwachen. Er kann Ihnen einiges erzählen. Wer ist er? Ein Freund von mir. Wenn er Schmerzen hat, dann geben Sie ihm eine von diesen Tabletten. Mhm. Und sorgen Sie dafür, dass er etwas zu trinken hat. Wenn jemand kommt? Es kommt keiner. Ich bin bald zurück. Unternehmen Stahlspruch. Erinnern Sie sich? Fragen Sie ihn danach. Wo bin ich? Im 6. Polizeidistrikt. Mein Name ist Jensen. Dr. Lundgren hat Sie hierher gebracht. Haben Sie Schmerzen? Nein. Aber es ist kalt hier. Warten Sie. Ich gebe Ihnen noch eine Decke. Was haben Sie mit mir vor? Ich möchte mich mit Ihnen unterhalten. Sind Sie Polizist? Ja. Ich hasse die Polizei. Warum? Was fragen Sie noch? Wo waren Sie am 2. November? Was ist am 2. November geschehen? Sind Sie total verrückt? Ich war im Ausland. Ich bin erst gestern zurückgekommen. Das glaube ich Ihnen nicht. Warum sollte ich Sie belügen? Also gut. Was wollen Sie wissen? Sie sind mit Dr. Lundgren befreundet? Ja, er gehörte zu unserer Gruppe. Eine politische Gruppe? Das ist nicht verboten. Nein. Haben Sie an Demonstrationen teilgenommen? Es ist auch nicht verboten zu demonstrieren. Wogegen haben Sie demonstriert? Gegen die Große Koalition, die sogenannte Einigkeitsbewegung. Das war nichts weiter als ein gigantischer Bluff. Es ging nur um eine Handvoll Funktionäre, die sich um jeden Preis an die Macht klammerten. Und das nannten sie Fortschritt. Wohlstand für alle. Wie alt sind Sie? 30. Alt genug, um diesen Schwindel zu durchschauen. Soziale Gerechtigkeit, alles Schwindel. Dagegen haben Sie demonstriert? Ja. Wir wollten erreichen, dass das Volk seine eigene Situation erkennt. Haben Sie das erreicht? Wenn ich ehrlich sein soll, nein. Das Einzige, was die Menschen offenbar irritierte, war, dass wir den Verkehr behinderten. Aber die sozialistischen Gruppen hatten doch zunehmende Erfolge bei den Wahlen. Ja. Aber nur, weil die allgemeine Wahlbeteiligung immer mehr zurückging. Im September allerdings. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Was geschah im September? Zunächst war es ein ganz gewöhnlicher Protestmarsch. Wie immer an einem Samstag, weil die meisten an diesem Tag frei haben. Der Wahlkampf lief bereits auf vollen Touren. Aber wir hatten gegen die Propagandamaschinerie der Einigkeitsbewegung kaum eine Chance. Ich war mit Freunden zusammen, mein Setzer und seine Frau. Wir hatten Flugblätter gedruckt. Und wie endete die Demonstration? Wie gewöhnlich. Wir verabschiedeten eine Resolution, dann ging jeder seine Wege. Kommen wir nun zum 2. November. Augenblick noch. Es gab auf dem Heimweg einen Zwischenfall, der uns noch tagelang beschäftigt hat. Die Straßen waren wie immer am Samstag menschenleer. Bis auf zwei ältere Leute, die vor einem der Häuser standen. Der Mann war vielleicht 65, vielleicht auch 70, die Frau ein paar Jahre jünger. Gut gekleidet, ganz Oberklasse der alten Schule. Der Mann hat einen Regenschirm mit Silbergriff. Sie erinnern sich an diese Details? Ja. Weil er plötzlich mit dem Schirm auf uns einschlug. Er rief, glaubt ja nicht, dass ich euch nicht erkenne, verdammter Sozialistenpack. Als ich zu Boden stürzte, trat er mit den Füßen nach mir. Und die Frau schlug immer wieder mit ihrer Handtasche auf uns ein, mit aller Kraft. Die waren wie von Sinn. Wir liefen schließlich davon. Der Mann schrie hinter uns her, ihr habt kein Recht zu leben. Sagt Ihnen das Wort Stahlsprung etwas? Unternehmen Stahlsprung? Nein, nie gehört. Kann ich eine Tablette haben, ich habe Schmerzen. Ja. Hier ist Wasser. Ruhen Sie sich eine Weile aus. Hier sind Sie. Was machen Sie denn da? Er war eingeschlafen. Da dachte ich schaue mal in meinem Panzerschrank die Instruktionen der letzten Wochen durch. Was gefunden? Verhaftungslisten. Alle mit dem Siegel des Innenministers. Und alle haben die gleiche Codebezeichnung. Stahlsprung. Kommen Sie. Ich habe eine Überraschung für Sie. Wussten Sie, dass ab Mitte Oktober alle Polizisten Schusswaffen tragen mussten? Und dass die Polizei durch Militäreinheiten verstärkt wurde? Ja. Alles unter der Codebezeichnung Stahlsprung. Hier ist er. Er saß schon wieder an seinem Schreibtisch. Hallo? Herr Kommissar? Nora, ist dir was passiert? Nein, nichts. Sie hat Glück gehabt. Du hattest recht. Ich hätte nicht ins Fenster gehen sollen. Diese Wahnsinnigen haben einfach die Tür angetreten. Na, dann ist ihnen das Benzin ausgegangen, kurz vor dem Hauptlazarett. Jetzt haben wir jemanden, der sich um Lars kümmern kann. Wir beide haben nämlich etwas zu tun, Jensen. Er wird wach. Wie geht's dir? Er ist das Mädchen. Nora. Eine Bekannte von Jensen. Ach ja, Jensen. Ich habe nur noch zwei Fragen. Machen Sie es kurz. Was geschah am 2. November? Weiß er das wirklich nicht? Nein. Aber Sie wissen, dass die Wahl verschoben wurde. Ja, das weiß ich. Die Verschiebung der Wahl wurde am Montag mitgeteilt. Am Sonnabend drauf begann die Polizei plötzlich Leute zu verhaften. Viele organisierte Sozialisten und Sympathisanten wurden festgenommen, verschleppt. Einige konnten fliehen. Ein paar Tage später erschien der Minister, wissen wir nicht mal, im Fernsehen und erklärte, die Verhaftung sei voreilig geschehen. Die Wahl solle in 14 Tagen stattfinden und alle oppositionellen Kräfte sollten die Gelegenheit bekommen, bei einer Massenveranstaltung ihre Standpunkte darzulegen. Am 2. November? Ja. Das größte Stadion der Stadt wurde als Versammlungsplatz ausgewiesen. Dort sollten die Repräsentanten der Opposition mit Regierungsvertretern an einer großen politischen Debatte teilnehmen. In der Stadt waren Militäreinheiten mit Panzern und Hubschraubern zu sehen, aber die Vorbereitungen verliefen ungestört. Es war das erste Mal, dass alle Gruppen und Organisationen der Opposition geschlossen auftraten. Auf den Bürgersteigen standen die Menschen dicht gedrängt. Aber niemand schrie oder buhte uns aus. Und zwischen den Zuschauern und dem Demonstrationszug standen Soldaten und Polizisten in dichter Reihe. Der Verkehr war offenbar umgeleitet worden. Man sah nur Polizeifahrzeuge und die Panzerwagen des Militärs. Und über uns im Nieselregen Hubschrauber. Es war alles ruhig. Und dann plötzlich, kurz vor dem Stadion, warfen sie sich auf uns. Wer? Alle. Soldaten, Polizei und Zuschauer. Sie brüllten wie wilde Tiere und schossen. Zuerst dachte ich, sie schossen in die Luft zur Warnung. Aber dann merkte ich, dass sie uns töten wollten. Wir waren in eine Falle gegangen. Um uns herum starben die Genossen. Erschossen oder mit dem Gewehrkolben erschlagen. Kinder wurden zu Tode getrampelt. Und ich hatte Glück und konnte in einer Seitenstraße fliehen. Und dann sah ich den ersten Hubschrauber, der tief über den Hausdächern stand und mit seinem Maschinengewehr in die Menge schoss. Wir verkrochen uns unter einer Unterführung. Mein Freund war verletzt. Wir haben gelost, wer ihn ins Krankenhaus bringen sollte. Und es losfiel auf mich. Es dauerte lange, bis die Ambulanz kam. Der Fahrer brachte uns zum Hauptlazarett. Befehl, sagte er. Ich bekam meine Spritze und schlief ein. Als ich erwachte, rollten mich zwei Männer in weißen Kitteln durch endlose Korridore. Als ich ihre Augen sah, war mir klar, dass sie wahnsinnig waren. Und dann? Ich glaube, ich bekam erneut eine Spritze. Das nächste Mal, als ich erwachte, lag ich auf dem Boden in irgendeinem großen Krankensaal. Ich hatte keine Beine mehr. Irgendwann hörte ich jemand sagen, den kenne ich. Das war Dr. Lundgren, der sich über mich beugte. Danach erinnere ich mich an nichts mehr, bis ich hier erwachte und sie sah. Ruh dich aus, Lars. Nora bleibt bei dir, bis wir zurück sind. Kommen Sie, Jensen. Ist das wahr, was er erzählt hat? Ja, obwohl er die Zusammenhänge noch nicht ganz durchschaut. Das Massaker vom 2. November war also geplant? Ja und nein. Er sieht darin einen organisierten Massenmord aus dem Hinterhalt. Polizei, Militär und zivile Gruppen gingen aber in total unorganisierter Form zum Angriff über. Sie schossen mehr aufeinander als auf die Demonstranten. Die Hubschrauber besorgten den Rest. Es gab auch auf der anderen Seite viele Tote. War das Massaker von der Regierung geplant? Moment. Hallo Flughafen? Hallo Flughafen? Hier Flughafen. Lundgren, hörst du mich? Ja, wie sieht's aus? Die Landebahn ist jetzt frei. Verstanden, wir fahren sofort los. Ende. Was bedeutet das? Es ist soweit. Sie haben meine Frage noch nicht beantwortet. Sie werden gleich jemandem gegenüberstehen, der alle Fragen beantworten kann. Dem Minister? Glauben Sie, der kommt freiwillig zurück? Na, freiwillig nicht, aber er kommt. Können wir Ihren Wagen nehmen? Wir haben nicht mehr viel Zeit. Sind Sie sicher, dass er kommt? Ja. Wie haben Sie das angestellt? Ganz einfach. Wir haben ihn entführt. Er war freudig überrascht, als er einen Jagdbomber seiner eigenen verdammten Luftwaffe auf dem Flugplatz landen sah. Und als er dann hörte, Sie säßen in der Maschine, wurde er noch froher. Und dann hoben die Burschen ihn ins Cockpit und starteten wieder. Hier? Das sind unsere Leute. Warum hat man Lars die Beine amputiert? Ist er krank? Nein, sie haben nur herumexperimentiert. Als Sie vor 3 Monaten diese Straße entlangfuhren, hatten Sie da Angst vorm Sterben? Nicht sehr. Was waren das für Experimente? Sie haben offenbar nach einem Gegenmittel gesucht. Die Ärzte sind also verrückt. Die Gehirnschäden des ersten Stadiums sind irreparabel. Wir müssen einige tausend Menschen getötet haben. Wie sieht es aus im Hauptlazarett? Grauenhaft. Ein Riesenhospital bevölkert mit vielleicht 2000 wahnsinnigen Ärzten. Die 2 Bluttransfusionen pro Tag brauchen, um am Leben zu bleiben. Und sie arbeiten wie Verrückte, um ein Gegenmittel zu finden. Obwohl sie die Krankheit nicht verstehen. Haben Sie deswegen versucht, die Kinder in Sicherheit zu bringen? Das waren doch Ihre Leute in den grünen Overalls. Ja. Wissen Sie was, Jensen? Es gab doch Leute, die Sie vermisst haben. Hm. Wer zum Beispiel? Ich. Ärzte werden nicht sehr populär sein in diesem Land, wenn das alles vorbei ist. Kaum. Wenn man sich vorstellt, dass die Elite des Landes, Männer und Frauen in Weiß, in heulenden Ambulanzwagen herumfahren wie Vampire. Warum haben Sie nicht früher eingegriffen? Unsere Ressourcen waren nicht so groß. Und wer zum Teufel konnte ahnen, dass die Polizei und das Militär von selbst sterben würden? Im Laufe einer Woche. Das verstehe ich immer noch nicht. Sie werden es bald erfahren. Wir sind da. Jensen, da sind Sie ja. Was ist das für eine Flagge dort auf dem Dach? Sind Sie farbenblind? Wer ist das? Das ist Dr. Lundgren, Polizeiarzt im 6. Distrikt. Haben Sie mich entführen lassen? Wenn das der Fall ist, dann werde ich... Sie können sich setzen. Ist die Epidemie unter Kontrolle? Wir stellen hier die Fragen. Wollen Sie mich etwa verhören? Ja. Sind Sie wahnsinnig geworden, Jensen? Wenn Sie etwas herausgefunden haben, dann legen Sie einen Bericht vor. Und sorgen Sie dafür, dass ich so schnell wie möglich ins Ministerium komme. Wollen Sie die Toten zählen? Das ist Sache der Polizei. Es gibt keine Polizei mehr. Und auch kein Militär. Halten wir uns an die Fakten. Die chaotischen Zustände im Land und vor allem in der Hauptstadt sind darauf zurückzuführen, dass vor allem die Angehörigen der öffentlichen Schutzorgane von der Krankheit erfasst wurden und starben. Die zentrale Macht ist in den letzten Wochen von einer Gruppe von Ärzten und von bewaffnetem Krankenhauspersonal ausgeübt worden, die sich im Hauptlazarett verbarrikadiert hatten. Diese Leute waren selber krank und konnten sich nur durch immer häufigere Bluttransfusionen am Leben erhalten. Als die Reserven aufgebraucht waren, ging man dazu über, Blutspender zwangsweise zu erfassen. Sie wurden mit Waffengewalt zum Hauptlazarett gebracht, wo sie verstümmelt und getötet wurden. Die Bevölkerung ist terrorisiert worden. Das ist nicht meine Schuld. Ich war, wie Sie wissen, zur fraglichen Zeit im Ausland. Als die Krankheit ausgelöst wurde, waren Sie noch hier. Was bedeutet Stahlsprung? Was da geschehen ist, ist ein Unglücksfall. Was bedeutet Stahlsprung? Kann ich ein Glas Wasser haben? Beantworten Sie die Frage. Stahlsprung? Ja. Das war die Codebezeichnung für eine Aktion, die zur Wahlkampagne der zusammenarbeitenden Parteien gehörte. Wer trug die Verantwortung für diese Aktion? Die Wahlkampfleitung. Gehörten Sie zu dieser Wahlkampfleitung? Ja. Worauf lief diese Aktion hinaus? Loyalitätspropaganda. Mit dem Ziel, das politische Interesse der Bürger für die Wahl zu stimulieren. Wie wurde die Aktion durchgeführt? Hören Sie, Jensen, was hat das eigentlich mit der Sache zu tun, mit der Epidemie? Das wollen wir herausbekommen. Wie funktionierte die Loyalitätskampagne? Eine harmlose Angelegenheit. Es wurden Karten mit einer Loyalitätserklärung verschickt. Sie müssen selbst so eine Karte erhalten haben. Das ist richtig. Eine Karte mit einer blauen Klebemarke. Haben Sie die Marke draufgeklebt? Ja. Wer stellte die Marke her? Die Notendruckerei der Nationalbank. Und wer war für die Gummierung verantwortlich? Wie bitte? Wer hatte die Verantwortung für die Gummierung? Das Forschungsinstitut der Armee. Das Forschungsinstitut der Armee? Ja. Lundgren, Sie glauben doch nicht, dass die Gummierung... Was haben Sie damals mit der Marke gemacht, Jensen? Erinnern Sie sich? Aufgeklebt. Aber nicht angeleckt. Was jeder macht, der nicht diesen Schwamm im Schreibtisch hat. Ich kann das nicht glauben. Wir haben uns damals immer gefragt, wie der Krankheitserreger praktisch am selben Tag verbreitet worden ist. Da haben Sie die Erklärung. Ist Ihre interne Meinungsverschiedenheit beendet? Was hatte das Forschungsinstitut der Armee mit der Gummierung von Klebemarken zu tun? Das ist eine komplizierte Frage. Antworten Sie. Das Forschungsinstitut arbeitet vor allem im biochemischen Bereich. Die Präparate, die dort entwickelt und hergestellt wurden, brachten dem Land einen bedeutenden Zufluss an ausländischen Devisen. Waren diese Präparate für die Anwendung im militärischen Bereich bestimmt? Ja, vorwiegend. Zum Beispiel für Entlaubungsaktionen und für die humane bakteriologische Kriegführung. Human? Wir selbst brauchten diese Mittel nicht, aber anderswo stifteten sie großen Nutzen im weltweiten Kampf gegen den Sozialismus. Zur Sache. Bei der Forschungsarbeit im biochemischen Bereich war man auf ein Präparat gestoßen, das sich als willensstimulierend erwies. Ein motivierendes Stimulanz gewissermaßen. Motivierend? Wozu? Kampfmüde Soldaten wurden psychologisch besser konditioniert. Auch streiklustiger, aggressiver zugegeben, aber die unerwünschten Nebenwirkungen glaubte man rasch in den Griff zu bekommen. Das Präparat wurde DH5 genannt. Es weckte bei den Versuchsobjekten das Interesse für die Umwelt und vereinfachte die Gedankengänge. Wie bitte? Es wurde einfacher, Gedanken und Gefühle auszudrücken, die latent schon vorhanden waren. Ergebenheit, Siegeswillen, Loyalität, Liebe. Bedenken Sie, dass in unserem Volk mit seiner sinkenden Geburtenrate und extrem unterentwickelten Sexualität seit langem ein Bedarf für derartige Mittel bestand. Das ist ein zynisches Argument. Wie stellten Sie sich die Anwendung vor? Die Idee lief ganz einfach darauf hinaus, die H5 in einem Klebemittel zu lösen, wie es zur Gummierung von Briefmarken benutzt wird. Zurück zum Unternehmen Stahlsprung. Die zusammenarbeitenden Parteien hielten eine Loyalitätskampagne für notwendig, weil bei der letzten Wahl die Wahlbeteiligung unter 50% gesunken war. Vor allem die loyalen Bürger hielten sich mehr und mehr zurück. Die erfolgreiche Politik der Einigkeitsbewegung und der erfreulich hohe Lebensstandard schien für sie auch so gesichert zu sein. Demgegenüber erwiesen sich die oppositionellen Kräfte als unvermindert aktiv. Sie veranstalteten unaufhörlich grundlose Demonstrationen und Protestaktionen. Die opponierten gegen alles, von der Art, wie wir die Erfrischungsgetränke verpackten, bis zur Außenpolitik. Das Unternehmen Stahlsprung sollte beweisen, wie überflüssig und unverantwortlich alle Kritik am Wohlstands- und Einigkeitsgedanken war. Wir beschlossen, die Kampagne hart und mit allen Mitteln zu betreiben. Und eins der Mittel war DH5? Ja. Warum zum Teufel sitze ich hier und gebe Staatsgeheimnisse preis? Weil Sie keine andere Wahl haben. Ihre Kollegen, die Ärzte in der Wahlkampfleitung, haben das Mittel empfohlen. Es sei absolut unschädlich. Weiter. Wir beschlossen, das Mittel zunächst einmal bei bestimmten garantiert loyalen Gruppen zu prüfen. Bei welchen? Das wissen Sie doch inzwischen. Bei den Berufssoldaten, bei der Polizei, bei den loyalen Ärzten und so weiter. Die oppositionellen Ärzte haben Sie vorsichtshalber verhaften lassen. Es bestand immerhin das Risiko, dass die das Mittel entdeckt und analysiert hätten. Und das wiederum hätte die zweite Phase der Kampagne in Gefahr gebracht. Welche zweite Phase? Die Anwendung bei der Bevölkerung, kurz vor der Wahl. So weit kam es nicht. Warum? 5 Tage nach dem Versand der Marken an die loyalen Gruppen starb der Entdecker. Woran? An Leukämie. Aha. Er war 70, wir fanden das nicht weiter alarmierend, aber dann begannen wir die Kontrolle zu verlieren. Die Reaktionen waren viel gewaltsamer, als wir erwartet hatten. Polizei und Militär fingen an, selbstständig zu handeln. Sie missachteten die Anordnung. Als wir versuchten, die Assistentin des Entdeckers ausfindig zu machen, mussten wir feststellen, dass sie alle Unterlagen verbrannt und Selbstmord begangen hatte. Da entschlossen wir uns, die Wahl zu verschieben. Den Rest wissen Sie besser als ich. Gab es niemand in der Regierung oder in der Wahlkampfleitung, der eine präparierte Marke anleckte? Man verschickt doch keine Loyalitätserklärung an sich selber. Ich bin fertig. Abführ. Was werden Sie mit ihm machen? Das ist nicht meine Sache. Es ist nicht bewiesen, dass er irgendein Verbrechen begangen hat. Und die vielen Toten? Unternehmen Stahlsprung. Kriminalhörspiel von Hermann Nabe. Nach dem Roman von Pierre Wahlö. Die Personen und ihre Sprecher waren Jensen, Hans-Peter Hallwachs, Dr. Lundgren, Hermann Ebeling, Lars, Christian Brückner, Nora, Nina Hoger, Minister, Hermann Treusch. Ferner wirkten mit Gunther Berger, Georg Korten, Polo Espinosa, Helmut Gauss, Alexander Herzog, Hermann Lause, Arnold Marquis, Beate Menner, Nikolai Menner, Thelma Savietto und Antonio Scarmeta. Assistenz Holger Rink. Tontechnik Manfred Hock und Ulrike Bleken. Regie Hermann Nabe. Produktion Senderfreies Berlin, Südwestfunk, 1984.